Transparenz für die Ohren. Es ist der 20.10.2015. Ich begrüße euch alle zur heutigen Sitzung des Teams Folge 11. Kommen wir zu Formalia. Was sagen denn die Formalia? Formalia sagen, wir haben einen Protokollanten, eine Moderation und eine Aufzeichnung. Das freut mich sehr, dann ist das schon mal erledigt. So, Top 0, organisatorisches. Masch möchte sofort anfangen. Ich sehe keinen Grund, das nicht zu tun, also macht jetzt erstmal Masch den NRW-Bericht, bevor wir irgendwas anderes machen. Masch? So, das Masch-Device ist gerade weggeflogen. Ja, danke fürs Vorziehen. Ich mache jetzt mal den NRW-Bericht. Ich hatte eben verstanden den Energiebericht und war etwas verwirrt. Also, Nordrhein-Westfalen. Ich hatte letzte Woche schon berichtet, dass wir die Helferkonferenz gelauncht haben. Das möchte ich gerne dieses Mal noch erneut erwähnen, weil das eine ganz spannende Sache ist und vielleicht auch für Menschen aus angrenzenden Bundesländern interessant ist. Wie ihr alle mitbekommen habt, gab es am Samstag in Köln auf einem Markt eine Messe auf die OB-Kandidatin Frau Welker. Dazu gab es mittags und abends eine Mahnwache. Abends bei der Mahnwache war auch Michel Marsching vor Ort. Leider ist er nicht gemenschent worden. Wir haben am Montag die erste kommunale Koalition von Piraten mit CDU unterschrieben. Das gab eine schöne Pressekonferenz, zu der auch unser Eins vor Paki zugegen war. Das Ganze ist in der Presse relativ breitflächig erwähnt worden. Ich muss mal eben runterscrollen. So, wir haben zurzeit in einigen Gliederungen ein bisschen Schlichtungsaufwand. Dazu habe ich nur mal so am Rande. Das ist ein bisschen strubbelig im Moment. Kommend natürlich, ganz wichtig, der LPT am jetzigen Wochenende, zu dem wir auch einige Besucher angemeldet haben, parteiintern, aber auch Presse, zum Beispiel WDR hat sich schon akkreditiert, lokale Presse hat sich akkreditiert, ich hoffe, da kommt noch mehr. Und wir werden einen geilen und erfolgreichen LPT haben. Die Umfragebasisbeteiligung, die ich bei den letzten beiden Male erwähnt habe, die ist fertiggestellt, steht bereit, wird jetzt aber vor dem LPT nicht mehr gestartet. Das obliegt dann, da wir eine Personenwahl beim LPT haben, dem in der nächsten, dem danach amtierenden Polge F1V, wem auch immer. Damit bin ich fertig und bedanke mich. Ich bedanke mich bei dir. Gibt's noch Fragen an Masch, bevor wir ihn verabschieden? Ja, ich habe eine Frage zur Themenwoche. Macht der Landesverband Nordrhein-Westfalen Mitgliederung mit und hat er schon 100 Euro überwiesen? Ja, ich habe das angestoßen. Es gibt auch schon mindestens, wie ich gesehen habe, einen Eintrag aus Nordrhein-Westfalen. Ob wir 100 Euro schon überwiesen haben, kann ich dir leider nicht beantworten. Werde ich aber unseren Schatzmeister gerne weiter befragen. Möchtest du da an irgendeiner Adresse eine Antwort zu bekommen? Naja, er muss ja dann auch wissen, auf welches Konto er das überweist. Insofern sollte er mir eine kurze Mail machen oder bei Gabriele in der Geschäftsstelle nachfragen. Okay, werde ich ihm so ausrichten und dann hoffe ich, dass wir das kurzfristig erledigt bekommen. Sehr gut. Weitere Fragen an Masch? Scheint nicht so zu sein. Gut, dann glaube ich, können wir dich heute guten Gewissens dann in den vorgezogenen Feierabend entlassen. Ja, herzlichen Dank dafür und das ist das letzte PolGF-Mumble, welches ich bis zum LPT mitmache. Ob ich es danach noch machen werde, wird sich zeigen. Falls nicht, wünsche ich euch fröhliches Gelingen für die nächste Zeit. Falls ja, wir sehen uns nächsten Dienstag oder hören uns. Okay, einen schönen Abend dir dann. Und falls du nicht mehr hier sein solltest, danke ich dir für die regelmäßige Teilnahme und die vielen Berichte natürlich. Danke, tschüss. Tschüss. So, wir gehen wieder ganz zurück zum Anfang. Da, genau, eine Frage zum Themenbeauftragten-Treffen haben wir. Es besteht Interesse eines Piraten, der gerne dabei wäre und zuhören möchte. Eventuell gibt es da ja noch mehr. Ich persönlich hätte nichts dagegen. Wie seht ihr das? Die Frage ist von Astrid. Michael hat dazu geschrieben, von seiner Seite spricht nichts dagegen. Ich denke, damit ist die Frage beantwortet und damit an dieser Stelle kann sie abgehakt werden und wir gehen weiter. Bundesweite Themenwochen, da gebe ich vermutlich gleich direkt an Michael Berndt. Ja, gerne. Also soweit ich im Moment informiert bin, haben sich jetzt mit 100 Euro beteiligt Bayern, Niedersachsen, Hessen, Thüringen und wie eben gehört, dann auch NRW, Brandenburg mit 50 Euro. Von weiteren Landesverbänden weiß ich nicht. Vielleicht kann sich der eine oder andere Landesverband noch kurz äußern. Ich habe dann nochmal auch geschrieben ins Pad, dass 60 Logbücher für 100 Euro im Moment dann verteilt werden und 300 Flyer. Das heißt, wir haben auch eine Auflage von 5000 Flyern, die mitfinanziert werden. Ja, dann sofern noch nicht geschehen, bitte die Empfängeradresse mailen an Stefan oder an mich. Und weitere Bitte ist die Gliederung, die planen mitzumachen bei der Themenwoche, sollen sich bitte in die Wiki-Seite eintragen. Es gibt einige Eintragungen bisher, aber ich weiß, dass schon mehr mitmachen. Und je mehr sich jetzt eintragen, desto mehr, denke ich, sind auch andere motiviert, die Themenwoche aufzugreifen und bei sich dann auch eine Veranstaltung zu machen. Soweit in Kürze. Sind noch Fragen? Scheinbar keine. Oh, Thomas, du bist gerade in den Channel gekommen. Jo. Eine Frage von dir oder war das nur Zufall? Nein, ihr habt mich eingeladen hierher. Ach ja, richtig, stimmt, aber das kommt später. Also wenn du jetzt meine Einladung meinst, also jemand anderes hat dich außerdem noch eingeladen. Wie auch immer, ich habe den Tweet bekommen. Und ich sehe, Mario ist nicht da, also werde ich wohl automatisch übernehmen müssen, auch wenn er bei mir nicht gesagt hat, dass er heute nicht könnte. Ah, jetzt verstehe ich, was du meinst. Okay, sehr gut. Dann gehen wir zur FSA 15. Gibt es da weitere Termine? Ich weiß jetzt gar nicht, gibt es überhaupt noch FSA-Termine? Ich bin mir da gar nicht sicher, wie lange die Tour dieses Jahr noch geht. Weiß da zufälligerweise jemand? Weil sonst gucke ich das kurz mal nach. Ich habe jetzt die letzten zwei Wochen, glaube ich, von keinen FSA-Touren oder andersrum, von keinen FSA-Events mehr gehört. Ich meine, dass die jetzt irgendwann im Oktober dann auch nicht mehr wollen. Ja, weil es ja gerade im Chat auftaucht, also im Pet-Chat, Buchholz in der Nordheil ist, glaube ich, am 31. Müsste ich aber auch nachgucken. Jo, steht jetzt auch da. Eine Halloween-FSA, das ist natürlich auch sehr cool. Okay, sehr gut. Das heißt, es gibt noch Termine, dann habe ich, dann war das nur mal so ein guter Eindruck. So. Die EU-Netzneutralität, das ist das Thema von Slash, den ich zu diesem Zwecke und Beruf damit übergebe. Ja, in knapp einer Woche wird im EU-Parlament über das Telekom-Paket abgestimmt. Das soll Roaming regeln und Netzneutralität. Und es ist sehr wichtig, dass aus der Zivilbevölkerung da jetzt am besten über Telefonhörer Druck auf die EU-Abgeordneten gemacht wird, dass die sich da auf jeden Fall für Netzneutralität einsetzen. Ihr habt sicher mitbekommen, dass nicht nur jetzt aus unseren Reihen, sondern auch von NGOs da jetzt entsprechende Strukturen aufgebaut und befeuert werden. Und in diesem Sinne kann ich nur alle darum bitten, dass ihr ebenfalls erstens diese Information hier weitergebt und zweitens auch bei EU-Abgeordneten anruft oder zur Not auch per E-Mail das macht. Und was ich noch mitteilen kann, ist, was da ganz konkret jetzt Stand der Dinge ist. Und zwar habe ich da mit Julia über Direktnachricht gesprochen und die Sache sieht so aus, dass Telekom-Paket ist Mist. Das Slash mal mir weg. Nein, generell. Bei mir auch, ja. Slash, hörst du uns noch? Ja, tue ich. Jetzt wieder. Ich glaube, wir waren bei Abgeordnete anrufen und dann ist es irgendwann abgebrochen. Ach so. Ja, dann liegt das an meinen Rechnerressourcen. Ich denke, das dürfte jetzt einen kurzen Moment, ich mache es über Task Manager aus, dann funktioniert das bestimmt. So, jetzt ist Firefox aus bei mir, waren 244 Tabs, naja. Ja, was ich sagen kann, ist, dieses Telekom-Paket ist ein schlechter Kompromiss, der Netzneutralität abschaffen würde. Und es ist, und jetzt sieht es so aus, dass die Abgeordneten, die sich für Netzneutralität interessieren, wie beispielsweise Julia Reda, die bringen Änderungsanträge ein. Und genau das hat die Julia heute gemacht. Wahrscheinlich so alle, die man braucht, um echte Netzneutralität sicherzustellen, damit diese Änderungsanträge eine bessere Chance haben, auch angenommen zu werden. Die brauchen eine einfache Mehrheit bei der Abstimmung. Hat sie die notwendigen Unterstützeranschriften für die notwendigen Unterstützerunterschriften, um so einen Änderungsantrag zu stellen, versucht auch von anderen Fraktionen einzuholen, also nicht nur von ihrer eigenen. Und ja, das ist so der Kontext, in dem ihr das mit dem Aufruf jetzt sehen müsst, dass ihr mal seht, wie wichtig das ist, dass wirklich alle Fraktionen, insbesondere SPD und Grüne, insbesondere SPD und die Liberalen, die FDP, da spürt, dass die Bevölkerung Netzneutralität haben will. Ja, und das ist eigentlich alles, was ich dazu soweit zu sagen habe. Eine Nachfrage von mir. Wird der Änderungsantrag von Julia Reda denn überhaupt behandelt oder wird der verfahrenstechnisch gleich abgebügelt? Die Situation sieht so aus, ganz also formal muss Martin Schulz, der EU-Parlamentspräsident, erstmal entscheiden, ob überhaupt Änderungsanträge zugelassen werden. Und ja, das macht er frei nach Schnauze. Und also das heißt, nur weil jetzt die Formalien erfüllt sind, dass da jetzt ein Änderungsantrag auf dem Tisch liegt, der ausreichend Unterstützerunterschriften erhalten hat, ist es noch lange keine Garantie, dass auch tatsächlich Änderungsanträge dann zugelassen werden zur Abstimmung. Aber die SPD-Fraktion, wo ich herumtelefoniert habe, die hatten so den Eindruck mir gegeben, dass er auf jeden Fall, wenn dann solche Änderungsanträge auf dem Tisch sind, die auch zulassen wird. Der Knackpunkt ist wirklich der, ob die überhaupt eine einfache Mehrheit zusammenbekommen, die Änderungsanträge. Und das ist halt auf der Kippe. Danke. Okay. Dann, glaube ich, können wir zum nächsten Punkt gehen, außer noch jemand anderes hat Nachfragen. Gucken wir zur Kommunalwahl in Hessen. Der Schnappi ist ja im Moment, glaube ich, immer noch krankheitsbedingt verhindert, nicht wahr? Nein, das ist er nicht. Nein, ich bin da. Ach, ich bin doch blind heute, das ist übel. Du hast das Wort. Schön, dass du wieder da bist. Ja, guten Abend. Moment, ich muss kurz runterscrollen. Moment. Achso, ich habe kurz angetragen, das Wiki, dass wir dann in der nächsten Zeit dann wieder befüllen werden, weil wir in Hessen noch ein paar Entscheidungen treffen müssen. Und deswegen wollte ich nur anregen, dass das zukünftig auch wie die Rheinland-Pfälzer, die Sachsen-Anhalter und die Bavüler auch dann besprochen wird. Ich wollte es nur anmerken, dass wir da schwer in der Planung sind vom Landesvorstand und morgen Entscheidungen gefallen werden müssen und ich einfach nur den Link zum Wiki da schon mal eintragen wollte. Okay, gibt es Fragen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Was ich gerade sehe, ist, dass ich die Freiheitsserver übersprungen habe, weil ich dachte, das wäre ein Block mit dem vorigen. Also gebe ich nochmal ein Slash. Ja, ich mach's kurz. Ich fasse zusammen, was Stand der Dinge ist. Die erste Frist ist ja abgelaufen am 16.10. und es sind insgesamt 5 Bewerbungen reingekommen und die sind so aufgeteilt, dass das Tech-Team wie gewünscht vollständig ist. Da sind 4 Bewerbungen reingekommen, aber für das Webseitenteam leider nur eine. Und darum wurde gestern beschlossen, dass die Stellenausschreibung für das Webseitenteam um 2 Wochen verlängert wird, bis zum 30. Oktober. Und wir hoffen auf die Weise, dass sich jetzt noch da mehr Personen melden oder davon mitbekommen, dass man sich da melden kann, damit das Webseitenteam nicht nur aus einer Person, sondern mehreren Personen besteht. Und in diesem Sinne bitte ich euch, dass ihr diese Informationen auch so in eurem Umfeld verbreitet, dass da Leute gefragt sind, die halt eine Webseite aufsetzen und gestalten können und pflegen können. Und ja, das ist gesagt nach wie vor für eine sehr wichtige politische Initiative. mal kurz geguckt. Der Link ist so, wie er drin steht, funktioniert der nicht. Der hat dieses, also der in Zeile 118, der funktioniert nicht, weil er diese Verkürzung drin hat, die manche Programme machen. Und dann hat er beim Copy-Pasten vermutlich jetzt seine Fähigkeit verloren zu verlinken. Den müsste man nochmal kurz ersetzen. Aber ich kann das auch immer noch machen. Ich denke, das finde ich raus. Danke für den Hinweis, ich werde das übernehmen. Das ist sehr lieb. Gut, gibt es noch Fragen zur Freiheitsserver-Initiative? Scheint nicht der Fall zu sein. Dann gehen wir weiter zum Wahlkampf in Baden-Württemberg. Ist da jemand da heute? Ja, Kalle auf der Sun, Volker Düken, hallo. Der Stand ist unverändert. Wir sind hier zwar am Unterschriften sammeln, sind aber personell so unterbesetzt, dass wir in vielen Wahlkreisen noch unter 20 Unterschriften haben. Wir brauchen 150 pro Wahlkreis. Ich poste mal kurz die Wiki-Seite, wo der Stand der Unterstützerunterschriften drauf ist. So, da habe ich jetzt nach der Anregung letzte Woche auch meine Kontaktdaten eingefügt. Wenn ihr mal die einzelnen Wahlkreise überfliegt, seht ihr, wir haben so circa 10 bis 15 Wahlkreise, die sich in Richtung 150 Unterschriften bewegen, die knapp unter den 100 Unterschriften jetzt sind, die keine Probleme bereiten werden. Dann haben wir aber auch jede Menge Wahlkreise, die noch weit von den 100 Unterschriften entfernt sind und manche, wo noch praktisch keine Unterschriften gesammelt worden sind. Mangels Aktiven vor Ort. Wir brauchen dringend Hilfe. Wir brauchen dringend Leute, die uns unterstützen, denn wenn wir nach derzeitigem Stand, sagen wir mal, in 15 Wahlkreisen antreten, von insgesamt 70 in Baden-Württemberg, dann ist ein Wahlergebnis von, ich habe es mal überschlagen, circa 0,3% zu erwarten. Also landesweit. Also es geht hier nicht nur um die Parteienfinanzierung, für die wir 1% brauchen, sondern es geht allgemein überhaupt um die Existenz der Piratenpartei, die signifikante Existenz der Piratenpartei in den Wahlergebnissen hier in Baden-Württemberg. Ja, Fragen dazu, Freiwillige? Nichts dazu? Ich möchte euch nur bitten, verbreitet das, fragt rum, twittert das, retweetet das, verbreitet es in allen sozialen Netzwerken, dass wir hier Piraten suchen, die uns unterstützen. Wir haben schon einige Angebote bekommen, beispielsweise jetzt für Grenzregionen aus angrenzenden Landesverbänden. Diese Angebote werde ich dementsprechend koordinieren, wenn wir dort zum Beispiel aufgestellt haben. Das ist ja das nächste Problem. Wir haben teilweise Regionen, da haben wir in den Wahlkreisen keine drei Mitglieder, die wir zusammenbekommen, die also tot sind. Dazu zählt übrigens ärgerlicherweise auch Mannheim. Wann da jetzt aufgestellt wird, weiß ich nicht. Ich selber habe aber brandaktuell jetzt für den Bezirk Stuttgart die Nachricht an alle Bayern, die zuhören, Schwäbisch Hall wird aufgestellt am Samstag. Das machen wir nämlich selber, der Bezirksverband. Und ansonsten, Leute, hört rum. Alle eure Kontakte, schaltet sie ein. Ich habe teilweise auch dementsprechende Posts verbreitet oder Tweets über Twitter, Posts über Facebook und guckt, dass wir da Leute finden, die auch zum Beispiel mal über ein Wochenende kommen zum Sammeln und die dann auch in mehreren Wahlkreisen helfen können, weil uns fehlen einfach die Ressourcen da zu sammeln und es geht ansonsten hier den Bach runter und wir sind irgendwo bei 0, irgendwas mickrigen Prozent. Okay, ja. Dazu noch was? Scheinbar nicht. Dann gehen wir weiter zu Rheinland-Pfalz. Der Rico ist heute nicht da, so wie ich das sehe. Dann gucken wir mal Sachsen-Anhalt. Ist da jemand da? Scheint nicht so zu sein. Stop VDS. Da bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Die Aktion an sich ist ja von der Frist her durch. Was noch fehlt, ist jetzt die Endzahl. Da hatte ich die Frage ja gestern schon in der UFO-Sprechstunde bei der Moderation. Ich meine, dass ich das dann aus der Maske hier rausnehmen kann, oder? Ich werde euer Schweigen mal das zustimmen. Dann gucken wir mal weiter. Polgif-Berichte. Sowohl Chris als auch Astrid sind heute nicht da. Das weiß ich. Die haben mir beide vorher Bescheid gesagt. Treffen der Themenbeauftragten steht. Für 10 Personen sind Übernachtungen in der Jugendherberge Frankfurt gebucht. Ansonsten Tagesgeschäft. Das ist kurz und knackig. Gucken wir mal. Analysen, Kommentare der anderen Parteien. Was gibt's denn da Neues zu erwähnen? Ich muss selber mal kurz in mich gehen, was ich die letzten Tage aufgeschnappt habe. Ja, ich finde ganz bemerkenswert, dass zumindest eine verbale Distanzierung von der Pegida seitens der CDU stattfindet. Immerhin wurden die Gegendemonstranten gestern als hilfreich bezeichnet. Das hat auch schon mal ganz anders geklungen. Ansonsten ist vor ein paar Tagen ja ein massiver Klotz an Neugesetzen durchgekommen. Asylrechtsverschärfung und VDS. Auch das ist in dem Zusammenhang recht spannend. Und ja, ansonsten ist es, glaube ich, auch bei mir in meinem Wahrnehmungskreis immer noch die Flüchtlingsdebatte, die natürlich die öffentliche Diskussion massiv beherrscht. Ich meine, die Nummer mit der VDS ist so unerfreulich, sie ist es hier nichts Neues. Das ist in dieser Hinsicht also gar nicht mal so spannend. Und die Asylrechtsverschärfung, das ist eine Sache, wo ich wir hatten, glaube ich, vor 4-5 Wochen schon mal, wo ich gesagt habe, es fängt bei den Grünen intern brutal an zu knirschen zwischen dem Real- und dem Fundiflügel, und zwar unter anderem wegen der Asylfrage. Und dieses Knirschen hat jetzt mit der Zustimmung zu den neuen Gesetzen einen neuen Höhepunkt erreicht. Es wird sehr spannend zu sehen, wann und wo sich da tatsächlich mal ein offener Grabenkampf auftut. Ich halte das nur noch für eine Frage der Zeit. Ich habe da was anzumerken, und zwar, das stimmt, da knirscht es bei den Grünen, und das so sehr, dass da auch Mitglieder austreten wegen dieser Asylrechtsverschärfung, und das ist auch mit ein Anlass, weshalb die Piratenfraktion NRW ernsthaft erwägt, da etwas stärker ins Thema reinzugehen und da etwas schärfer die Grünen zu kritisieren. Wobei es ja nicht nur bei den Grünen knistert, sondern durchaus auch bei der CDU, bei der SPD, denn schließlich ist ja auch der, ich glaube, Leipziger OB deshalb aus der SPD ausgetreten. Die interessante Frage ist halt, wie lange wird es dauern, bis tatsächlich ein offenes, bis tatsächlich wirklich einmal ein Umdenken vielleicht tatsächlich einsetzt. Aber die Sache ist halt, dass man, wenn man das jetzt schon strategisch sieht, dass, glaube ich, die Grünen im Bund wirklich auf eine Koalition mit der CDU 2017 schielen und deswegen zunehmend versuchen, sich da auch anzunähern. Also das ist zumindest meiner Meinung nach die große Taktik, die dahinter steckt. Was haben wir sonst noch für Parteien in diesem Land? Ja, genau, ich bin mir jetzt gar nicht, da bin ich mir nicht sicher, ob das schon letzte Woche war oder diese, aber Gregor Gysi ist ja jetzt als Fraktionsvorsitzender der linken Bundestagsfraktion abgetreten. Das ist tatsächlich ebenfalls eine sehr starke Zäsur. Ich glaube, den Linken wird das sehr, sehr bald ziemlich hart auf die Füße fallen, wenn ihnen damit eines ihrer größten, wenn nicht mit Abstand das größte, medienpolitische Zugpferd fehlt. Es könnte sich ebenfalls im Mittel auf die Umfragen auswirken. Also ich halte es für plausibel, dass die Personalkrise hier dazu führt, dass man am Schluss mit 2% weniger in Umfragen dasteht. So. Wenn sonst keiner mehr was hat, würde ich dann weitergehen. Gucken wir mal. Der Philipp Kühnwäter aus Bavü, ist der da? Ist er nicht? Gut, dann gucken wir mal zu... Ja, Nika Dieler, der ist da. Ja, danke. Schönen guten Abend. Wir werden morgen Abend vom Landesvorstand ein internes Mumble haben, und Thema ist da auch wieder die Unterstützung für die Unterschriftensammlung in Baden-Württemberg. Das nur vorneweg. Wir haben natürlich auch Schwierigkeiten mit unseren Piraten vor Ort. Stichwort Sterben der KVs. Aber wir sehen auch, dass wir unbedingt unterstützen müssen, was die Piraten in Baden-Württemberg vollbringen wollen. Nun gut, wir haben darüber hinaus wahrscheinlich einen heißen Herbst, jedenfalls was die Veranstaltungen, die wir lange vorbereitet haben, betrifft. Zunächst einmal die Themenwoche Open Antrag. Da habe ich schon mal reinsetzen können, dass Vorbereitungen laufen für Veranstaltungen in Regensburg und München. Vielleicht kann Geoffrey noch was zu Regensburg sagen später. Dann haben wir den Netzpolitik-Kongress. Nochmal hier die herzliche Einladung an euch und alle, die zuhören. Am 21. 22. November ist er in München. Unter dem Motto Hart am Wind sind wir auf dem richtigen Kurs im digitalen Zeitalter. Programm folgt, die Organisation läuft. Bitte markiert es rot in eurem Kalender. Dann die Kommunalkampagne Wie digital ist deine Gemeinde? Wir hatten ja eine zweiwöchige Website-Beta-Testphase und heute Abend ab 21 Uhr wird die Aussprache dazu erfolgen, ob wir, was wir, wie wir was noch verändern. Derweil läuft weiterhin, das geht noch bis März 2016, das Volksbegehren für eine unabhängige Justiz in Bayern. Das machen wir ja in Bayern zusammen mit der FDP. Die Sachen, die in den letzten 6 Tagen gelaufen sind, ich war auf der Frankfurter Buchmesse, da interessieren mich ja speziell die Themen Buchmarkt, Geschäftsmodelle, Rechtemanagement, Urheberrecht und Digitalisierung. Kurz zusammengefasst, es war ruhig, weniger Prominente, zumindest an den Tagen für die Fachbesucher. Dafür hat sich offensichtlich das Geschäftsmodell alter Güte stabilisiert. Die E-Book-Verkäufe stagnieren bzw. sind nur leicht gestiegen um 1%. Nichtsdestotrotz, alle Verlage haben sich auf die Digitalisierung eingestellt. Nun gut, das dazu. Termine, die anstehen. Medientage in München. Solche Medientage sind sehr wichtig, weil die Digitalisierung dort im Vordergrund steht. Im letzten Jahr war die stellvertretende Ministerpräsidentin Aigner diejenige, die dazu gesprochen hat. Im Jahr davor war Seehofer da. Ich bin mal gespannt, wie es in diesem Jahr, also jetzt übernächsten Tag, laufen wird. Wir haben ein Kreisetreffen, nennen wir das, in Oberbayern. Da treffen sich die Ortsverbände und diskutieren, wie sie gemeinsam Sachen vollbringen. Und wie ich gerade schon angemerkt habe, Open Antrag, die Themenwoche. Hier habe ich jetzt mal einen Termin eingefügt in München, weil es eben den Großraum betrifft. Konkret am 30. um 19.30 Uhr wird dort etwas stattfinden zu Open Antrag, ein Vortragsabend. Wer daran teilnehmen möchte, hier ist auch der Ansprechpartner gleich von mir genannt. Wir werden Anfang Dezember eine Vorstandsklausur haben, um das Jahr 2016 vorzubereiten. Wie ihr im Weiteren seht, und das werde ich nicht weiter vortragen, haben wir unter anderem ja die Piratensicherheitskonferenz. Wir werden aber auch noch andere größere Veranstaltungen haben. Das Ziel ist Aufmerksamkeit und Kompetenz zu realisieren, dass wir in politischen Fragen unser Kerngeschäft auch ausmachen, auch Visionen verbreiten können. Wir haben einen klaren Auftrag vom Landesparteitag bekommen. Geoffrey hat es gestern auch schon erwähnt. In einem anderen Mumble, da geht es darum, wie stehen wir in der Digitalisierung in all ihren Facetten. Das gilt es jetzt ein bisschen herunterzubrechen und Perspektiven auch, Stichwort Teilhabe, wie können sich die Piraten daran beteiligen, in der Diskussion auszuformulieren. Das muss vorbereitet sein, damit das auch gut abläuft und mit einem Resultat endet. Und das werden wir Anfang Dezember vorbereiten. Gut, damit soll es das gewesen sein. Fragen gerne. Ich verstehe das jetzt so, dass es keine Fragen gibt. Dann scheint das so zu sein. Ich danke dir sehr, Olaf. Wir gucken weiter. Die Therese Lienen aus Berlin, ist die heute Abend da? Scheint nicht der Fall zu sein. Der Thomas Langen aus Brandenburg, der ist da. Jo, jetzt bin ich wieder da. Letzte Woche war ich verhindert. Deswegen jetzt noch kurz rekurrieren aufs Landestreffen, was vor anderthalb Wochen, also vorletztes Wochenende gewesen war. Da ging es unter anderem um die gute Arbeit, die unsere Kommunalpiraten machen und dass sie sich auch ganz gut darstellen können. Und da kamen wir dann gleich auch auf das Thema darauf, wie können wir unsere Präsenz stärken landesweit und wie können wir darstellen, dass wir gute Arbeit machen und was wir eigentlich wollen. Damit haben wir erhebliche Schwierigkeiten. Wichtiges Thema war auch Freifunk gewesen, dazu gab es einen längeren Vortrag und dann wollten wir eigentlich zum Schluss noch zu einer Resolution zu unserer Haltung zu Geflüchteten kommen. Das ist dann leider relativ kurz geworden, aber dazu soll es dann in anderthalb Wochen am 28.10. auch ein Mumble-Thema des Monats geben, wo darüber gesprochen wird und dazu wird es auch morgen ein Vorbereitungstreffen geben. Gestern hatten wir eine LAFO-Sitzung, da wurden unter anderem auch 100 Euro für das Treffen der Themensprecher, wie vom Bund beantragt, bewilligt. 100 Euro, weil wir ein kleiner Landesverband sind. Und ja, am 7.11. wird unsere neue Geschäftsstelle eingeweiht werden, dazu gibt es eine Feier und wäre natürlich auch schön, wenn benachbarte Landesverbände da vorbeikommen würden, würden wir uns freuen. Ja, ansonsten muss man sagen, die Geflüchtetenhilfe und auch die Abwehr des braunen Mobs, die bindet personell relativ viel Kräfte und insofern ist es das jetzt erstmal gewesen, was ich hier zu berichten habe. Okay, ich danke dir sehr. Dann gucken wir weiter. Wir gucken, wenn es keine Fragen gibt. Bremen und Hamburg, ist da jemand da? Hesse, Alex. Ja, guten Abend nochmal. Die letzten Wochen war ich verhindert und krank. Die Grippewelle ist vorbei, also bei mir hoffentlich. Ich habe das meiste reingeschrieben. Ich bin wiedergewählt worden als politischer Geschäftsführer. Wir haben einen Teil des neuen Vorstands, der auch heute zuhört. Viele Grüße an die Kollegen. und wir hatten sehr viel zu tun wegen der Kommunalwahl. Haben immer noch viel zu tun, wir haben sehr viel mit Kreisverbänden zu tun, zwecks Aufstellungsversammlungen, da geht es weiter. Dann, ein Großteil der Landesvorstand des Hessen wird Samstag nach Nordrhein-Westfalen fahren, um den bisherigen und die neuen Vorstände Hallo zu sagen, Vernetzung auch mit Piraten, Kommunaldings und den Campaignern, NRW-Piraten. Wir fahren auch wieder abends zurück, weil am Sonntag zumindest für die Frankfurter Fraktion, also Piraten, der Kommunalwahlprogrammparteitag in Frankfurt stattfindet. Im Hintergrund bereite ich gerade NSA-Untersuchungsausschussveranstaltung vor, weil ich wieder darauf lenken möchte, dass wir da eigentlich unsere Kompetenz haben, über netzpolitische Themen wieder voranzutreiben. Kontakt mit Anonymous ist wieder vorhanden. Wegen der VDS, vielleicht hilft es jetzt, dass wir langsam mal wieder ernst genommen werden mit Stopp VDS und so. Alright, Fragen dazu? Ja, nicht wirklich eine Frage, aber Schnappi, du weißt, dass wir ja so einen Baukasten hier in Niedersachsen für die Kommunalwahl ja erarbeitet haben. Ich weiß nicht, was ihr vorhabt, aber da könnt ihr natürlich auch drauf zugreifen. Den hatte ich ja vor einiger Zeit mal hier in den Folge-Pads verlinkt. Oh, wahrscheinlich war ich da nicht da, oder ich weiß es gerade nicht mehr. Kannst du mir das per Mail nochmal schicken, weil das wäre gar nicht schlecht. Einfach nur mal zu wissen. Okay, kein Problem, mache ich. Dankeschön. So, weitere Fragen? Achso, noch ganz kurz. Ich bin, habe meine Beauftragung für Social Media Bund zurückgezogen. Also ich habe wieder mehr Zeit für Hessen. Okay. Also, für Hessen, also das H vor dem Essen, nur als damit es keine Missverständnisse gibt. Also ja gut, ich esse hier tatsächlich gerade. Hashtag Transparenz, also so gleicht sich alles universell aus und so ähnlich. MacPom, Johannes Vogt, ist der da? Scheint nicht der Fall zu sein. Dann Niedersachsen, ja klar. Niedersachsen, Mario Gärtner. Ja, also Mario scheint mir zwar gerade im Pad gewesen zu sein, ich sehe ihn jetzt aber hier nicht im Mumble, also von daher oh. Über... Doch. Okay, doch, dann, aber mach du mal bitte. Okay, dann mach ich doch einfach mal. Irgendwo ist ein Echo. Immer noch? Ja, immer noch Echo. merkwürdig. Ich habe Push-to-Talk und habe den Finger nicht auf der Taste. Moment, ich gehe mal kurz aus dem Kanal. Gut, dann erzähle ich einfach und wenn jemand mich nicht hören sollte, bitte im Chat schreien. Ja, wir haben mal endlich wieder sowas wie eine politische Diskussion auf der Mailingliste. Lang, lang ist her, dass wir sowas hatten. Unser Finanzminister hat vorgestern angekündigt, er bräuchte wohl fürs nächste Jahr 1 Milliarde für alles, was so in Sachen Flüchtlinge ansteht, und meinte nun ausgerechnet im Bereich der Bildung, die einsparen zu müssen. Und da bereiten wir halt eine entsprechende Reaktion vor. Lustig ist auch die CDU in dem Zusammenhang gewesen. Die hatte mal einen Einsparvorschlag von 10 Millionen gemacht beim Klimaschutzprogramm. Bringt auch nicht so ganz viel, wenn man 1 Milliarde braucht. Und meine Idee ist es halt bei der Gelegenheit, die Themen Cannabis-Legalisierung, fahrscheinloser ÖPNV und aus Nordrhein-Westfalen geklaut, den Kies-Euro, bisschen ins Gespräch zu bringen. Gut, für Open Antrag gibt es bisher 2 Ankündigungen. Einmal, das war nicht anders zu erwarten, von Michael selber in Norden. Okay, das Echo ist immer noch da. Nein, jetzt ist es wieder weg. Und zum Zweiten hat sich Hameln gerade bei mir gemeldet, dass die wohl auch was machen wollen. Und des Weiteren bereiten wir eine landesweite Umfrage vor zur Bereitschaft bei der Kommunalwahl 16, die am 11.09. stattfinden wird, dort auch anzutreten, ob aussichtsreich, ob nichts aussichtsreich, wie man sich einbringen möchte etc. pp. Also das ist dann auch eine Umfrage, die wir mittels Lime Survey durchführen werden und die wir dann auch gerne, wenn wir da die Erfahrungen draus haben, anderen Landesverbänden zur Verfügung stellen würden. Damit bin ich schon wieder durch. So, ich habe jetzt aus irgendeinem Grund scheinbar eine kontinuierliche Übertragung. Ich kriege die auch nicht weg, wenn ich Push-to-Talk ausmache oder auf eine andere Taste wechsle. Deswegen mache ich das jetzt hier mit Stummen und Entstummen für den Rest der Sitzung und finde dann raus, was zur Hölle bei meinem Mumble falsch läuft. So, ich gucke mal. Gibt es Fragen zu Niedersachsen? Scheint nicht der Fall zu sein. Nordrhein-Westfalen hatten wir ja bereits abgehakt, dann gehen wir weiter. Innerwigo für Rheinland-Pfalz ist ja nicht da, wie wir oben schon festgestellt haben. Jemand anders aus RLP ist auch nicht zufällig hier. Ja, ich bin aus Rheinland-Pfalz, aber ich möchte dazu jetzt nicht sagen. Wir hatten am Sonntag Landesvorstandssitzung, aber ich würde jetzt nicht daraus was hier vortragen wollen. Okay, verstehe ich. So, dann über Sachsen, der Diet Punk, ist der da? Ich hab das Sahne übersprungen. Das ist doch unglaublich. Wieso passiert mir das jedes verdammte Mal? Jörg, bitte. Hallo, grüß dich. Ja, also es gibt bei uns nicht viel zu berichten, nur was Kleines. Wir haben für die Flüchtlinge nur 2 neue Freifunknoten einrichten können diese Woche. Ansonsten, ja, Standardarbeit, nichts Besonderes. Das heißt doch, Stop, haben wir noch ein paar Bildchen für den Bund gemacht zu dem Thema VDS und arbeiten auch da nochmal an ein paar Bildchen dran, die wir jetzt fröhlich machen. So wie ich gehört habe, wird auch dieses Bild, sie ist wieder da, auch in den P-Shop als T-Shirt eingestellt werden in Kürze. Da sind wir natürlich auch aktiv, aber wie gesagt, normal auf Landesebene ist heute diese Woche nicht zu berichten. Alles klar, gibt es noch Fragen an Zahler? Ja, nicht wirklich eine Frage, aber ein allgemeines Danke für die vielen schönen bunten Bildchen. Herzlich gerne. Okay, dann. Sachsen hatte ich ja gerade schon gefragt. Sachsen-Anhalt. Ist da jemand da? Scheint nicht der Fall zu sein. Die Kathi Jasper aus Schleswig-Holstein ist aber da. Ja, hallo. Ich war letzte Woche nicht da, deswegen ein Update von den letzten beiden Wochen. Wir hatten am 10. und 11.10. die Vorstandsklausur in Kiel. Ja, wir mussten uns leider ja damit befassen, dass wir die GO neu schreiben mussten, weil unser 2V ja zurückgetreten und auch gleich auch mit ausgetreten ist. Und ich habe euch mal den Link für die neue GO reingepostet. Schuldiger vom Dienst ist ab sofort der Christian. Ich habe leider die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit an der Backe. Und dem Sven haben wir die Vertretung des 1V aufs Auge gedrückt. Und der kommende Landesparteitag wird am 31.01. in Neumünster stattfinden. Wir haben uns überlegt, dass wir den Tag davor nicht LPT machen, sondern das einfach als Tag der politischen Arbeit deklarieren, wo die Wahlprogrammkommission ihre Anträge vorstellen kann und so weiter und so fort. Das müssen wir aber irgendwie noch so ein bisschen mit Leben füllen. Wir werden auch einen ausführlichen Bericht der Vorstandsklausur noch online stellen. Wir sind da dran. Und ansonsten machen wir im Moment ziemlich viel Wahlkampf in Glückstadt. Wir haben ja da unseren Bürgermeisterkandidaten Sigi Hansen. Der hofft, in die Stichwahl zumindest zu kommen. Also er hat ganz gute Chancen. Und am 6.11. wollen wir in Glückstadt eine Flyer-Aktion machen. Und dafür möchte ich hier ganz gerne ein bisschen Werbung machen. Also Ziel ist es, sämtliche Haushalte in Glückstadt mit Sigi Hansen Flyern zu versorgen. Und der Thomas Ganzko, danke nochmal dafür, hat sich schon bereit erklärt zu kommen. Und wir suchen noch ganz viele Helfer. Also wenn ihr Lust habt, zu uns nach Schleswig-Holstein zu kommen, kontaktiert uns bitte. Ja, das war es jetzt eigentlich erstmal von mir. Jawohl, sehr gut. Ich danke dir sehr. Gibt es Fragen noch nach Schleswig-Holstein? Ja, ich habe von euch noch nicht zur Themenwoche Open Antrag gehört. Seid ihr mit dabei? Ja, theoretisch schon. Also wir haben die E-Mail von Astrid Semm ist bei uns nicht eingetrudelt. Das hat sie uns nochmal nachgeschickt, nachdem ich sie darauf aufmerksam gemacht habe. Und ja, ich warte eigentlich auf ein Feedback vom Schatzi. Ist es eine Idee, das in Glückstadt auch zu integrieren? Wie meinst du das? Ja, dass ihr in Glückstadt auch Infostand oder so zu dem Thema Open Antrag macht während der Wahlkampfzeit jetzt. Das ist sicherlich möglich. Also ich halte mal Rücksprache mit den, ich sag jetzt mal, Verantwortlichen und dann können wir das sicherlich machen. Weil dann kann er Open Antrag ja gleich mitnehmen als Bürgermeister in den Rat. Ach, du meinst Open Antrag? Ich war gerade bei Themenbeauftragung, sorry. Okay. Dann frage ich mal den Cyber-Jan, was in Thüringen so los war. Ja, guten Abend. Also wir hatten am letzten Wochenende ein Goda-Windefest gemacht, also praktisch Windefest, ja, ein Flüchtlinge-Windefest gemacht, so eine Spendensammelaktion, ist viel zusammengekommen. Also es war ein großer Erfolg, also wir waren auch vier Flüchtlinge da, haben wir Essen gemacht und so. Also das war sehr gut. Dieses Wochenende haben wir Landesparteitag mit Vorstandswahlen und je nachdem, entweder sehen wir uns nochmal oder heute nicht. Und dann wünsche ich trotzdem, bedanke ich mich halt für die Zusammenarbeit. Okay, Fragen nach Thüringen. Ich wünsche viel Erfolg zur Wiederwahl. Wir würden dich vermissen. Danke. Stimmt. Okay, dann machen wir weiter mit den Berichten der Themenbeauftragten. Bruno Kramm ist ja heute nicht da. Da steht was drin bezüglich Regierungswechsel in Kanada. Neustart für CETA? Fragezeichen. Ist das von dir, Michael? Ja, ich habe es eben reingesetzt. Ich habe den Link auch unter Energiepolitik drin. Kann man sich mal durchlesen oder auch anhören. Kurzer Bericht heute im Deutschlandfunk. Der kanadische Premierminister Harper ist ja abgewählt worden, deutlich abgewählt worden. Trudeau ist gewählt worden. Und die Stimmung ist in Kanada eindeutig gegen die Schiedsgerichte. Es besteht die Hoffnung, dass der neue Premier das aufgreift und Bewegung reinkommt bei CETA. Hat Kanada denn schon ratifiziert? Ob es Kanada hat, weiß ich jetzt nicht. Würde eigentlich keinen Sinn machen, weil wir in Europa auch noch nicht ratifizieren können. Es ist ja immer noch die Frage, ob es ein gemischtes Abkommen ist. Soweit ich weiß, ist das in Brüssel immer noch nicht entschieden, wie es bewertet wird. Von daher würde es eigentlich keinen Sinn machen. Und ich wüsste auch nicht, dass es ratifiziert ist. Ganz sicher bin ich aber nicht. Okay, danke. Okay, dann gucken wir mal weiter an die Sozialpolitik. Gernot. Ja, schönen guten Abend zusammen. Bei mir gibt's nicht viel zu berichten. Ich habe die Termine eingetragen. Ich habe teilgenommen am ReLife-Treffen letzten Samstag in Kassel. Thema war Kindergrundsicherung und es war eine sehr gute, konstruktive Sitzung. Hat mir sehr gut gefallen. Ist auch sehr gut gearbeitet worden. Aber da wird ja dann, wenn wir was erarbeitet haben, also wenn das fertig ist, auch was dann publiziert werden. Ich habe auch ein paar Videoaufnahmen wieder gemacht und werde die auf YouTube setzen. Das war schon mein Beitrag. Alles klar, dazu noch Fragen? Scheint nicht so. Dann gehen wir weiter zur Gesundheit. Ja, Wolf, Dietrich Trenner ist heute wegen Termin verhindert. Was gibt es Neues? Herr Kollege Rüttel ein Bundestagsabgeordneter der CDU und der Beauftragte für Pflege der CDU will jetzt Pflegeausbildungsreform kippen, zurück zu getrennten Ausbildungen für Teilaufgaben und der Hauptschulabschluss soll als Zugang reichen. Die Forderung gegen alle Kammern außer Rechtsanwälte, Architekten und Ärzte verletzt die Selbstbestimmungsbestrebungen der professionellen Pflege. Ich bin jetzt nicht in dem Thema drin, aber ich muss ehrlich sagen, auch wenn ich kann den Satz jetzt nur vorlesen und weiß gerade nicht genau, was er bedeutet, muss ich ehrlich zugeben. Aber zum Glück steht drunter, wir besprechen das am ersten Donnerstag im November ab 20 Uhr im Mumble. Das ist, ich gucke kurz in meinen Kalender, dann vermutlich der 5. November. Da ist das nächste Gesundheitsmumble. So, ich notiere das kurz. Okay, das war Gesundheit. Umwelt. Bernd Schreiner, ist der da? Scheint nicht so zu sein. Energiepolitik. Michael Bernd, once again. Ja, gerne. Und ich verabschiede mich dann auch gleich, weil wir ab 21 Uhr den AG-Sitzung haben. Ich war ja letzte Woche nicht dabei, mit dabei, habe einiges mal zusammengestellt. Einmal zum Thema Atomkraft, Rückstellung der Konzerne. Gibt ja den Ansatz von Gerald Dühn, Wirtschaftsminister in Düsseldorf, dass man die Belastung der Stromkonzerne auf 38 Milliarden deckelt und wenn es teurer wird, soll halt die Gesellschaft zahlen. Dann nochmal ein Link. Es waren ja früher Rücklagen, jetzt sind es Rückstellungen durch eine Gesetzesänderung der FDP vor einigen Jahren. Das wird hier nochmal erläutert. Und die Bundesregierung versucht ja mit dem Gesetz, da ist jetzt ein Entwurf vorgelegt worden, zu verhindern, dass Stromkonzerne durch Auslagerung in andere Gesellschaften sich vor den Kosten drücken können. Dann gibt es einen Entwurf eines Gesetzes zur Digitalisierung der Energiewende, Smart Grids, Vernetzung, Haushalt und so weiter. Höchst problematisch. Bundesverband Erneuerbare Energien hat sich da schon mal zu geäußert. Das Hauptproblem ist, zeig mir deinen Energieverbrauch und ich weiß, wie du lebst. Auch weiß ich, wann du zu Hause bist. Das gibt sicherlich in Zukunft intensive Diskussionen. Dann hatte ich vor längerer Zeit mal darauf hingewiesen, dass hier in Niedersachsen im Umfeld von Erdölförder Stellen gesundheitliche Belastungen aufgetreten sind, besonders in der Samtgemeinde Botel und Rothenburg, Stadt Rothenburg, erhöhte Anzahl von Krebsfällen. Es gab eine Anfrage von Abgeordneten im Bundestag, die ist beantwortet worden und bestätigt auch, selbst die Bundesregierung bestätigt, dass Krebsneuerkrankungen in auffälligem Maße erhöht aufgetreten sind. Kann man sich hier nochmal anschauen. Ging auch durch die Presse, dass die EEG-Umlage leicht gestiegen ist. Ja, sie ist etwas gestiegen, insbesondere durch die zunehmende Finanzierung des Offshore-Stroms. Interessanterweise gibt es vom Bundesministerium für Wirtschaft aktuell den Hinweis, dass die Summe aus Börsenstrom und EEG-Umlage zum zweiten Mal gesunken ist. Vielleicht will man davon ablenken, mal zu hinterfragen, warum die EEG-Umlage gestiegen ist. Denn die Stromerzeugung mit Offshore-Anlagen ist bei weitem die teuerste im Bereich der erneuerbaren Energien. Ja, und dann habe ich ja eben schon erwähnt, es gab Regierungswechsel in Kanada. Das ist auch für den Klimaschutz in Kanada sehr interessant. Insbesondere gibt es ja die Ölsande, Schwerölförderung in Kanada. Kommentar im Deutschlandfunk war, dass also die Braunkohlelandschaften in der Lausitz und in Brandenburg doch eine sehr angenehme Landschaft gegenüber dem sind, was da in Kanada großflächig passiert ist in der Vergangenheit. Das wird sich sicherlich ändern und es gibt die Hoffnung, dass Kanada auch bei der Pariser Klimakonferenz ganz anders auftreten wird als in der Vergangenheit. Also die Konservativen sind massiv abgewählt worden in Kanada. Ja, ich selbst werde am Samstag teilnehmen bei einer Tagtagung in Hannover. Titel Gutes Leben ohne Armut und Klimakollaps. Es gibt ja zu ATTAC schon eine ganz gute Beziehung. Mal schauen, inwieweit wir uns da einbringen können, austauschen können. Ich werde dann kurz berichten. Soweit von mir, noch Fragen? So, wir haben scheinbar keine Fragen. Dann gucken wir mal weiter. Wir haben als nächstes die Landwirtschaft auf der Liste stehen. Die Birgit Pikas? Nein, aber ich sehe die Lito für die Asylpolitik. Bitteschön. Okay, Lito hat Mikroprobleme. Ich gucke mal kurz nochmal die restliche Liste durch. Was haben wir denn dann noch? Beim Datenschutz steht was drin. Wer hat da was reingeschrieben? Okay, mit der Verfassungsbeschwerde gegen VDS beschäftigt. Ja, offensichtlich. Wissen wir ja alle aus Funk und Fernsehen, wie mein Professor jetzt sagen würde. SA-Skandal, Jens Stomper. Dann Kultur und Medien. Ich kann heute irgendwie nicht mehr in der Zeile bleiben. Ich bin gut. Kurier, Bildung, Forschung, Wissenschaft, freie Netze, Außen- und Sicherheitspolitik. Erhöhen wir mal die Schlagzahlen. Gut, und wir kommen zurück zu Captain Lito. Timing. Hi, könnt ihr mich hören? Perfekt. Wunderbar. Ja, Nachrichten habe ich allerdings eher schlechte. Ich war ja in letzter Zeit schon recht eingespannt beruflich. Das bessert sich jetzt leider nicht wirklich auf kurze Sicht. Von daher ist es für mich jetzt realistisch betrachtet ziemlich schlecht bis gar nicht möglich, irgendwas hier im Voraus mit der Basis, mit Engagierten zu planen oder auszuarbeiten. Ich sehe natürlich auch, dass wir da gerade Riesenbedarf haben. Und ja, einfach mal die Frage in die Runde, ob da jemand da ist, jemanden weiß, den man anfragen könnte, der da unterstützt oder sogar Vertretung macht. Die AG läuft ja auch schleppend im Moment oder eher nicht wirklich. Von daher ist da, glaube ich, jede Menge Unterstützung gefragt. Und ja, wäre klasse, wenn wir da noch ein paar Aktive hätten. Captain Leto, soll ich mal die Marie aus Rheinland-Pfalz fragen? Die ist ja auch Koordinatorin in eurer Arbeitsgemeinschaft. Ja, klar. Also alle, die euch irgendwie einfallen. Ich denke, wir können da im Moment nicht zu viel machen. Und ja, was in der Sprechstunde gestern, glaube ich, war es, auch schon angesprochen wurde, mal zu gucken, was wir als Piraten denn da jetzt so machen können. Das ist, denke ich, generell wichtig. Wir haben ja auch bald den nächsten Programmparteitag, wo wir dann mal schauen sollten, dass wir auch jetzt ganz konkrete Sachen reinbekommen. Nicht nur die allgemeinen, sehr weitreichenden Forderungen oder Ideen, die wir schon haben, sondern jetzt auch ein bisschen aktualisiert und auf die Lage bezogen ist. Da könnte man langsam mit anfangen. Und ja, dann gibt's natürlich jede Menge zum Alltagsgeschehen zu kommentieren oder ja auch mal selbst vorzulegen. Wenn ihr generell am Thema interessiert seid, würde ich sagen, einfach auf die Mailingliste der AG, da sind doch noch Leute aktiv. Nur wie gesagt, bräuchte es jetzt auch noch jemanden, der das ein bisschen bündelt und Gesprächsrunden und so einleitet. Und ich sehe jetzt, dass ich es im Moment nicht schaffe. Da ziehe ich lieber jetzt ganz die Reißleine, als dass ich es weiter versuche und es dann nur rauszögert. Ist natürlich aus seiner Sicht vollkommen verständlich, aber natürlich sehr traurig. Ja, ansonsten, was Themenarbeit und so angeht, ich hatte dir ja Bescheid gesagt, dass ich da aktuell an was arbeite, so Thema quasi Asylpolitik in der Kommune. Ich versuche das so zu machen, dass es einerseits konkret natürlich auf unseren Fall hier bezogen ist, andererseits bin ich am Überlegen, ob es möglich ist, da eine allgemeine Position quasi zur kommunalen Asylpolitik zu beziehen. Ob das funktioniert, steht noch in den Sternen, aber daran arbeite ich zumindest im Moment gerade. Ja, wir hatten ja kurz drüber über DM, glaube ich, unterhalten. Die Lage ist natürlich sehr unterschiedlich, einmal schon dadurch, dass die Länder unterschiedliche gesetzliche Regelungen teilweise noch haben und dann, dass sich die einzelnen Kommunen sehr stark unterscheiden, was die Probleme angeht oder auch ja die Geflüchtetenfreundlichkeit oder ja eben die brennendsten Punkte. Aber man kann sicher ein paar, ja so eine Art Mindeststandards oder Problemfelder, die man in Blick nehmen sollte, listen. Und was ich auch interessant finde, fände, wäre ja einfach mal Best-Practice-Beispiele aus den verschiedenen Kommunen zu sammeln und ja, das dann auch rumzuzeigen. Muss ja nicht nur sein, wo unsere Leute irgendwas erreicht haben, sondern einfach generell so reagierte Stadt XY auf das Problem. Und wenn man davon eine ordentliche Liste hat, ist es, denke ich, auch eine nette Sammlung, die man anderen vorhalten kann. Müssen wir mal gucken. Hast du zufälligerweise ein, zwei Beispiele von wegen Kommunen, die das vorbildlich gemanagt haben, gerade im Kopf? Oder weißt du da jemanden, der da irgendwelche Fälle hat? Jetzt ganz spontan aus dem Kopf nicht. Ich habe ja immer mal wieder was rumgereicht und dann auch in der Sammlung. Ich kann dir mal ein paar Links schicken. Ich weiß jetzt nicht, wie umfangreich das wird, aber ja, vor allem in einzelnen Bereichen gibt es oft gute Beispiele. Also, dass zum Beispiel die schulische Integration besonders gut gelöst wurde oder die Unterbringung von minderjährigen Geflüchteten oder so. Das muss nicht unbedingt immer so das Gesamtpaket sein, aber auch ja, kreative Lösungen in Themenbereichen. Das wäre sehr lieb. Also, wenn du mir natürlich Beispiele für gute Lösungen auf kommunaler Ebene schickst, dann bin ich damit natürlich einen Riesenschritt weiter. Ja, super, wenn du dir das. Wenn du dir schon auf den Tisch gelegt hast, dann reiche ich das alles direkt rüber. Das mache ich sehr gerne. So, noch weitere Fragen? Ansonsten bin ich heute nicht unglücklich, wenn ich dann jetzt gleich die Sitzung beende. Wie ihr vielleicht den Tag über gemerkt habt, bin ich extrem unkonzentriert heute gewesen. Das hat mich auch so ein bisschen geärgert, aber es war ein brutal langer Tag und eine brutal kurze Nacht für mich. Dementsprechend schließe ich die Sitzung jetzt um 21.09 Uhr. Und wünsche euch allen einen schönen Tag. Ich wünsche euch einen schönen Abend. So ein weiteres Beispiel aus meiner heute sehr meandernden Moderation. Ich werde jetzt noch kurz kalt duschen und dann ins Bett. Dank dir. Intro und Outro Musik von Matthias Westner. East meets West unter Creative Commons.